Assi, Emo, Mino, AMG 2. Wir sind alle schon ein bisschen aufgeregt jetzt. Große Feier. Wir haben wochenlang, monatelang haben wir im Prinzip auf diesen Tag hier gewartet, um mit euch zusammen Fritz 25 zu feiern. Eben gerade haben wir zusammen vorne vor der Bühne Happy Birthday gesungen und auf dem Weg nach hinten denke ich, wer ist denn der Typ, der wie Rocky Balboa vor dem großen Kampf hier hinten noch sich wahrmacht? Es ist Radio Fritze, Christoph Schaar, guten Tag. Hallo, hallo. Was viele vielleicht noch gar nicht mitbekommen haben, wenn ihr nicht live vor Ort wart, ist Christoph Schrakert eine Fritz-Performance einstudiert. Vielleicht kannst du allen nochmal beschreiben, was du eigentlich machst jetzt gleich auf der Bühne, denn du bist der Allererste, der auf die Bühne darf. Ja, das ist natürlich eine Art Geburtstagsständchen. Ne? Man muss ja so einen offiziellen Geburtstag tatsächlich auch mit was Formellem begehen und das mache ich dann gewissermaßen. Ich habe mir ein Geburtstagsständchen überlegt, so eine Mischung aus Haftbefehl und Ärzte und noch Lagerfeuermusik. Und outfitmäßig ist er der Einzige, das muss man dazu sagen, der eine Fliege trägt und Hosenträger dazu. Das sieht sehr schick aus. Rote Hosen. Passend natürlich. Das ist alles passend farblich. Ja, ja. Das ist, gestern war Umstyling-Folge auch, aber das passt ist. Passt zu blau, das Rot passt zum rote Rot. Schuhe. Das, ja, das ist alles. Das Fritz ist rot, das ist alles, es passt. Du bist in den letzten Tagen öfter aufgetreten. Wir haben ja jeden Tag nachts, abends, wollte ich schon sagen, übertragen, zum Beispiel auch Antilopen. Wie hast du denn die letzten Tage erlebt, du persönlich? Du, das, ich habe da im Grunde, das ist wieder ein Traum, der an mir vorbeizieht. Ich bin nur konzentriert, hochkonzentriert, damit ich das Geburtstagsständchen auch richtig singe, dass die Tonart ich auch treffe, was bei Hafti wirklich schwer ist, die richtige Tonart zu finden. Was singst du denn? Ich feier mit meinem Besten, ne? Denn ich feier mit meinem Besten. Ah. Siehst du, das ist wahrscheinlich zu tief gewesen schon wieder. Weil Hafti macht eigentlich eher so, denn ich feier mit meinem Besten. Das ist anspruchsvoll. Deswegen muss ich mich hier so vorbereiten. Hier hinter der Bühne sind riesige Traversen und Kabel. Von wem bekommst du eigentlich ein Zeichen? Wie weißt du, wann es losgeht? Irgendwann fasst jemand meine Hand und zieht mich auf die Bühne. Okay. Und deswegen halte ich die auch immer so ein bisschen zur Seite raus, die Hand, damit irgendwie man so vorbeigeht, ein bisschen wie Staffellauf. Also ich stehe hier an der Ecke und dann kommt einer vorbei, zack! Und dann ist er rum. Nein. In wenigen Minuten geht's hier los, der Erste wird Christoph Schrack sein. Vielen Dank, danke, viel Spaß. Bis dann. Der zieht durch. Und noch ganz kurz, ich sehe hier unter der Bühne übrigens sitzt Fritz-Mitarbeiterin Polly, die was genau hier macht unter der Bühne. Ich kriege direkt unter, wir sind mitten unter der Bühne, da wo nachher Sido auftreten wird. Was machst du hier? Ganz genau, ich kümmere mich um die 360-Grad-Kamera live heute im Internet. Wer es heute nicht schafft, der muss unbedingt... Ab wann ist das live? Ab 18.30 Uhr eigentlich, aber wir starten erst um 18.50 Uhr. Ach stimmt, weil die Mavi Phoenix, die ersten vier Songs, die sind ganz neu, genau. Verstehe. Okay, alles klar. Auf fritz.de dann. Ganz genau, auf fritz.de/fritz25. Schöner Arbeitsplatz hier, hat was von Bergwerk. Finde ich auch, ich fühle mich pudelwohl. Ich gehe mal wieder. Polly, danke. Danke. Also, 360-Grad-Kamera wird alles auf fritz.de auch übertragen, wie im Radio auch alles live, so gegen 18, naja, sagen wir mal so 45, dann seid ihr auf jeden Fall safe. Hier sind die Radiofritzen in den letzten Minuten, bevor es hier losgeht in der Columbia-Halle, wenn das heißt 25 Jahre, Fritz.